WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne tun, zu welchem Thema auch immer, 0800 220 50 50. Ich würde mich gerne mit euch auch über das schlimme Unglück unterhalten, das heute passiert ist in Südfrankreich, der Absturz der A20. Es können gerne Bekannte oder Angehörige anrufen, der Opfer. Ich würde auch gerne mit einem Piloten oder einer Flugbegleiterin sprechen, wie sie die Dinge und die Geschehnisse bewerten. Vorab möchte ich aber im Namen der Domian-Redaktion den Angehörigen unser Beileid und unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen. So, und jetzt geht es gleich los mit Cornelia. Und Cornelia ist 33 Jahre. Guten Morgen, Cornelia. Guten Morgen. Zu welchem Thema rufst du an? Zu dem eben besagten, meine beste Freundin ist mit ihrer kleinen Familie heute tödlich bei dem Flugzeugabsturz verunglückt. Deine beste Freundin mit Familie? Mit Familie. Der Sohn ist 18 Monate und ihr Lebenspartner. Sie waren auf der Reise zurück von Barcelona nach Deutschland, nach Düsseldorf? Genau. Hm. Wann hast du davon erfahren? Das war irgendwie eine Verkettung von vielen Dingen. Also eine Freundin schrieb mir heute Morgen, ja, es wäre eine Maschine abgestürzt. Mhm. Von Barcelona kommt und ich habe dann irgendwie nur gedacht, oh, meine Freundin wollte ja, oder ich wusste nicht genau, wann sie zurückfliegt, weil sie jetzt in der Zeit mehrmals hin und her geflogen ist, beruflich und mal mit Kind und Mann und mal ohne. Mhm. Und das war dann eigentlich eher so intuitiv. Ich hatte dann auf WhatsApp-Status geguckt, sie war nicht online, sie hat nicht reagiert. Dann habe ich bei seiner Firma angerufen, also von ihrem Lebensgefährten. Da hieß es, ja, er kommt morgen, aber die Stimmung war auch ein bisschen verhalten. Und ja, dann habe ich bei dieser Nothotline angerufen. Mhm. Dann hat man mir ziemlich viele Fragen gestellt bezüglich meiner Leute. Mhm. Er wollte vieles wissen. Um zu erfahren, ob du wirklich sehr nah an den Betroffenen dran bist. Genau, weil ich bin ja keine Verwandte. Ich bin ja keine Verwandte in dem Sinne. Man hat mir schlussendlich auch gesagt, sie dürfen mir in dem Sinne nichts sagen, aber diese drei Namen wären schon ein Begriff oder wären schon auf einer Liste, auf welcher Liste auch immer. Also ich wusste jetzt nicht, ob es jetzt die reine Passagierliste war oder jetzt. Aber da war es dann Liste, ja schon wie auch immer. Fast klar, ne? Es war schon fast klar, weil das Merkwürdige war dann, ich habe gesagt, so ja, der Sohn, und dann hat man mir erst einen weiblichen Vornamen genannt, oder ich habe erst gesagt, das Kind, und dann hat man erst einen weiblichen Vornamen genannt, dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat man einen zweiten Vornamen genannt, so hieß das Kind. Und ich meine dann aus dem Stegreif dann Namen herbeizuzaubern. Also als der dann den jungen Namen gesagt hat, ja, da hatte ich dann halt schon. Wie nah warst du mit der Frau befreundet? Wir sind seit 14 Jahren befreundet. Würdest du sagen, dass es deine allerbeste Freundin war? Also unter den beiden engsten. Also ich habe noch eine andere sehr gute enge Freundin, aber die beiden, ja. Wie alt ist deine Freundin geworden? 33. So wie du. Und der, der Lebensgefährte? Der war ich weiß jetzt nicht so, ich glaube, der war 4-5 Jahre älter. Also jetzt, da weiß ich jetzt nicht so genau. Jetzt weißt du seit ein paar Stunden, dass deine Freundin samt Familie so furchtbar ums Leben gekommen ist. Wie ist das für dich jetzt? Ich wusste es ja dann immer noch nicht hundertprozentig. Ich habe dann bei der Firma des Vaters angerufen. Da sagte man mir, der wäre gerade nach Hause gegangen. Und dann habe ich meine Nummer hinterlassen. Und dann hat mich die Frau des Vaters angerufen und hat gesagt, ja, es sind alle drei Flugzeug gewesen. Ich wiederhole meine Frage nochmal. Wie ist das für dich, dass du das jetzt weißt, dass deine gute Freundin auf diese Art und Weise ums Leben gekommen ist? Also ich glaube, ich habe heute alle Emotionen durch, von Heulkrämpfen, von Schreien bis hin zu ich glaube das nicht, ich realisiere das nicht. Mhm. Dann auch eine gewisse Wut, dass so liebevolle Menschen so jung sterben, mhm, und andere Menschen, die anderen Leuten so viel Leid antun, sich, mhm, ihres Lebens erfreuen. Mhm. Was ist das für eine Wut? Auf wen hat man da Wut? Ich kann ja niemanden verantwortlich machen in dem Sinne. Mhm. Ne? Ich kann ja nicht so, ich meine, man weiß es nicht, ob es ein Pilotenfehler war. Soweit ich weiß, ich habe zwar die Nachrichten angehabt, aber das nee, es ist alles noch vollkommen offen, und soweit ich das bis gerade verfolgt habe, sind die Fachleute komplett sie wissen nicht, was da passiert ist. Ich glaube, ich bin einfach insgesamt wütend. Ich bin wütend darauf, dass schon sehr viele Menschen in meinem Leben gestorben sind und dass es jetzt, mhm, wieder passiert ist. Ich bin wütend darauf, dass mir die Zeit mit einer so wundervollen Familie genommen wird. Ich bin sauer auf mich selber, dass wir vielleicht manche Zeiten nicht so intensiv, mhm, genutzt haben, dass man... Wenn so etwas passiert, denkt man ja immer so an den letzten Moment. Was haben wir gemacht? Wann habe ich die Person das letzte Mal gesehen? Wie war das bei dir? Wann hast du deine Freundin das letzte Mal gesehen und gesprochen? Gesehen habe ich sie am 31. Januar. Mhm. Sie ist ja danach nach Barcelona gegangen, beruflich. Das war auch wieder nur so zwischen Tür und Angel, weil sie eigentlich kaum Zeit hatte, aber der Sachverhalt oder das Makabere irgendwo ist, die haben so einen alten Kolonialstil-Tisch gehabt und ich wollte den immer haben und die wollten sich nie davon trennen. Mhm. Und dann haben sie sich aber wegen dem Kleinen doch dazu entschieden, weil der so scharfe Kanten hatte. Mhm. Und im Prinzip das Letzte war, dass sie mir was von denen gebracht hat. Mhm. Ja, ich verstehe. Das sind auch dann Emotionen, wo man dann plötzlich nicht mehr sprechen kann, wenn einem das dann so vor Augen kommt, was da passiert ist und vor allen Dingen die letzten Sekunden. Ja, ich finde es halt auch so makaber. Und der letzte Satz, den ich ihr per WhatsApp geschrieben habe, ist, wann bist du wieder hier oder wann kommst du, mhm, wieder? Weil es war halt immer so, dass das etappenweise, dann war sie wieder in Barcelona, dann war sie wieder zurück, dann war sie, weil die ist halt wegen dem Kleinen halt sehr oft hin und her geflogen. Sie ist viel gependelt. Und genau. Ihr Lebensgefährte, ist der auch gependelt? Nein, das war jetzt nur eine, also... Sie hatte halt jetzt eine berufliche Sache halt in Barcelona gehabt, die halt aber jetzt nur 6-8 Wochen ging. Mhm, So, und was hat sie da gemacht? Na, wenn ich jetzt ihren Beruf sage, sie ist jetzt nicht gerade... Okay, du musst es ja auch nicht sagen. Ist auch. Also es ist halt schon ein speziellerer Beruf, also nicht in eine negative Richtung, sondern ein speziellerer Beruf, wo aber dann, ich weiß nicht, ob dann andere Leute zuhören und dann vielleicht, das ist kein alltäglicher Beruf, sagen wir es so. Mhm. Okay, das ist ja, aber jetzt, steht auch, es ist ja auch völlig... In der Öffentlichkeit, genau. Und es ist auch egal. Sie ist halt jetzt halt hin und her und er hatte sie halt jetzt mit dem Sohn besucht. Mhm. Ne? Wann hast du das letzte Mal mit ihr telefoniert? Das weiß ich nicht. Mhm. Wir haben meistens dann halt, entweder haben wir uns gesehen oder WhatsApp. Also seit es WhatsApp gibt, ist man ja eher so in dem WhatsApp-Kontakt. Der WhatsApp-Kontakt war vorgestern der letzte. Mhm. Hast du denn jetzt auch schon Kontakt mit ihrer Familie gehabt? Ja, genau. Ich hatte die Mutter, die Frau des Vaters hatte mich ja dann zurückgerufen und hat mir dann Bescheid gegeben. Und Habt ihr dann näher verblieben? Nein. Also ich kenne sie zwar so vom Sehen, aber es war jetzt nicht so intensiv. Hm. Ich glaube ja auch, dass man sehr lange braucht, bis man so etwas realisiert. Also für die nächsten Angehörigen ist das ja wirklich eine unfassbare Katastrophe. Man hat diese Menschen verloren. Dann sind diese Menschen verstreut da irgendwo in den Alpen. Man weiß gar nicht, ob man sie findet, ob sie identifiziert werden können und so weiter. Das ist ja alles... wirklich äußerst belastend. Und ich glaube auch, dass die Art des Unfalls, also ne, ich sag mal so, ich glaube, dass es für jemanden greifbarer ist, wenn man einen Autounfall hatte. Mm, es ist für mich total unvorstellbar, dass in einem Flugzeug, es gehen so viele Flugzeuge tagtäglich in die Luft, Flugzeuge sind eigentlich so sicher, verhältnismäßig im Verhältnis zu Autos oder sonst was. Und dann sind in Anführungsstrichen, wenn man die Anzahl der Menschen auf der Welt bedenkt, in Anführungsstrichen nur 150 Leute, die in die Maschine steigen. Und diese Zufälligkeit, dass das dann genau die Personen sind. Und ich meine, das sind ja jetzt, ich bin ja jetzt nicht die Einzige. Das ist unbegreiflich. Wenn man da nah dran ist, kann man das einfach nicht kapieren. Warum ist das gerade jetzt hier in mein Leben eingeschlagen, dieses Unglück? Ja, ich habe vor 2 Wochen den Todestag meines Vaters vergessen und ich mich jetzt auch gefragt habe, ist das jetzt die Strafe dafür? Ich weiß es nicht. Also der Kopf, der ist eine Zwischung aus, ich fühle mich leer, ich fühle mich betäubt, ich fühle mich, ich kann es nicht. Cornelia, ich möchte auch dir nochmal gegenüber sagen, ich habe es ja gerade schon allgemein gesagt, dass ich auch dir mein Beileid ausspreche. Du bist die enge Freundin, bist im engen Freundeskreis. Mir tut das sehr, sehr leid, natürlich, wie viele Leute heute empfinden in Deutschland. Ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Gut, dann verabschieden wir beide uns jetzt hier. Ich wünsche dir für die nächste Zeit alles Gute, viel Kraft. Es wird noch viele, viele schlimme Tage werden jetzt auf dich zukommen, bis hin zu den Trauerfeierlichkeiten und der Beisetzung. Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen und viel Kraft. Danke. Und du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Mhm, danke. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und es geht weiter mit Benjamin. Benjamin ist 19. Guten Morgen, Benjamin. Guten Morgen, Domian. Benjamin. Und zwar rufe ich den Thema an, Tobias Bernshausen. Das Thema war ja ungefähr bei deinem Thema vermisst. Benjamin, also es summt irgendwie. Kannst du irgendwie ans Fenster gehen oder sowas? Ein komischer. Kleinen Moment. Ja, auflegen sollte er nun nicht. Okay, dann machen wir weiter mit dem Dieter. Und Dieter ist wie alt? Hallo Dieter. Hallo Jürgen, warum ja nicht, grüß dich. Ja, wie alt bist du, Dieter? Ich werde nächste Woche 71. Ja, weswegen rufst du an? Naja, ich habe halt vor 2 Jahren meinen Sohn verloren an Krebs, der 26 Jahre lang also krank war, an Krebs krank war und 15 Operationen hatte. Er war 26 Jahre krebskrank? Ja. Was für ein Krebs hatte er? Es begann mit dem Hodenkrebs. Und hat sich dann durch den Körper gezogen im Laufe der Jahre und überall dann. Am Ende war es dann in der Spinalkanal, also Rückenmark. Und dann war in der Palliativ, ich war natürlich da bei ihm, ja. In der Palliativstation war er? Ja, ja. Und da ist er dann verstorben. Nun gilt ja Hodenkrebs, wenn man das rechtzeitig erkennt, als eine Krebsart mit hohen Heilungschancen. Hohen Heilungschancen, 90%. Das heißt, 90%, genau. Das heißt, er hat es nicht bemerkt am Anfang. Doch, falsch behandelt. Falsch behandelt? Ja, er hat ja noch oben am Hals so eine große Geschwulst, also wie so ein größer Tennisball. Und da hat der Arzt, der, ist egal wo das war, der hat ihn auf Kropf behandelt und der hatte hochgradig ja schon Krebs. Ne? Und dann ging das halt los, aber es macht ja auch keinen Sinn, dem hinterher zu gehen, das wollte ich alles gar nicht, sondern wir haben uns dann beide, ich war alleinerziehender Vater, wir haben uns dann der Wirklichkeit gestellt und eben einfach sind dann in die Uniklinik gegangen. Und Nun ist das ja eine ausgesprochen lange Leidenszeit von 26 Jahren. Jürgen, es ist der Wahnsinn. 15 Operationen. Und wenn du alleine bist mit deinem Kind und sich keiner mehr um ihn kümmert, weil das ist ja das Nächste in dieser unserer Gesellschaft, dass die Menschen sich dann abwenden, weil sie nicht verstehen, damit umzugehen. Das ist das Problem heute. Und heute diese Geschichte mit dem Flugzeugabsturz, ist ja alles ein Wahnsinn. Noch ein paar Fragen zu euren Verhältnissen in der Familie. Du hast nicht mit der Mutter des Sohnes mehr zusammengelebt? Nein. Er wollte zu mir und da war die Mutter halt böse und hat ihn eigentlich dann abgelehnt. Aber wir reden ja jetzt schon von einem sehr erwachsenen Sohn. Wenn er ist vor 2 Jahren gestorben, wie alt ist er? Da war er 45. 45, ja. Aber die Dramatik hat ja dann seinen Lauf genommen und ich habe 14 Tage. 14 Tage waren es exakt, nachdem mein Jürgen verstorben ist. ist bei mir der Krebs ausgebrochen. Und das ist natürlich, ich bin jetzt bei denselben Ärzten in Behandlung, bei demselben Professor München, jetzt dreimal mittlerweile operiert. Aber ich hoffe, dass das jetzt ein besserer Professor ist als derjenige, der am Anfang... Das ist der gleiche. Aber es ist nicht der, der das fehldiagnostiziert hatte? Um Gottes Willen, nein. Mit dem habe ich auch nichts zu tun. Ich habe den auch rechtlich, obwohl ich dazu alle Möglichkeiten hätte, natürlich. Aber es macht ja keinen Sinn, nicht? Also ich will das alles nicht. Ja, es ist ja auch sehr, ich meine, im Prinzip sollte man es schon tun, aber ich kann gut verstehen, es ist belastend genug, dass du deinen Sohn verloren hast. Und wenn du dann noch so eine große juristische Geschichte am Hals hast, ist das ja auch ungeheuer bedrückend und belastend. Ja. Hatte dein Sohn Familie? Erst er hat dann während seiner Krankheit, er hat vor 5 Jahren dann geheiratet. Eine Frau, eine tolle Frau, muss ich sagen. Aber es ist halt, als Vater stehst du immer da. Nicht? Ich war sein bester Freund eigentlich, weniger Vater als, war viel mehr Freund. Wir hatten ein ganz tolles Verhältnis. Ja, das ist schön zu hören. Das hat man ja auch nicht so oft. Das ist ja was ganz Wertvolles. Ja, was mich natürlich betrübt ist. Aber noch eine Frage zu der Frau. Dann hattest du doch eigentlich eine Hilfe an deiner Seite bei der Betreuung deines Sohnes, nämlich deine Schwiegertochter. Nein. Warum nicht? Die war ja damals noch nicht da. Aber in der Endphase war sie. In der Endphase, ja. Palliativ von der Zeit her, nicht? Weil das ist ja unheimlich zeitaufwendig. Du musst ja rund um die Uhr bei einem kranken Kind sein. Ich habe das ja in der Krebsklinik erlebt. Da sind ja Kinder, die leben, die werden dann am Sonntag mal für 20 Minuten besucht und dann wird vorgeschoben, ja, du bist ja jetzt müde, und dann gehen sie wieder, hauen die alle wieder ab. Auch Verwandten, Mütter, Väter, ich habe da Dinge erlebt, die suchen seinesgleichen. Nun sind 2 Jahre vergangen. Hast du mit deiner Schwiegertochter denn noch einen guten Kontakt? Ja. Die hat jetzt einen neuen Mann gefunden, mit heiraten im April. Tut dir das weh? Ja, aber ich kann ihr ja nicht gram sein, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, es sind 2 Jahre vergangen. Wenn man jemanden sehr geliebt hat und ihn verloren hat, sind 2 Jahre nichts. Ein Windhauch sind 2 Jahre. Ja, es ist jeder Tag. Insofern vermute ich mal, dass du genauso leidest und traurig bist wie vor 2 Jahren. Oder? Es hört nie auf. Das ist jeder Tag. Jeder Tag beginnt damit und... Und jetzt, wenn ich dann in die Klinik, ich bin in Erlangen, das kann man immer sagen, ich laufe ja um die Klinik da, ne? Und ich bin ja da 26 Jahre bei ihm gewesen in der Klinik und jetzt bin ich ja dann auch selber Betroffener da. Die Ärzte geben sich sehr viel Mühe, die kennen mich auch alle da, ne? Welche Art von Krebs hast du? Ich habe jetzt den Magen entfernt bekommen. Ich hatte im Magenkrebs ein dickes Geschwür. Interessant war, dass der Professor mir gesagt hat, als ich vor ihm saß, er wusste ja, dass Jürgen verstorben war. Und dann schaut er mich an und sagt, was ist Sie hier? Und er hat dann nach den Akten gegriffen und war natürlich sprachlos, also auch menschlich berührt, was mich doch auch sehr beeindruckt hat. Das hole ich jeden Tag ein. Ich bin jeden Tag auf denselben Gängen und Wegen unterwegs wie mein Sohn. Wahnsinn. Ich habe mittlerweile auch dann 28 Bestrahlungen und diese Chemo und all diese Dinge, die da sind. Jetzt hast du die Trauer und die Traurigkeit so tief in deiner Seele. Und du hast das körperliche Leiden. Wer steht dir denn jetzt zur Seite? Mir. Bitte? Mir? Ja, wer dir zur Seite steht? Rational, meine Frau. Ach, du hast eine Frau jetzt? Ja, ich habe eine philippinische Frau, das hat ja auch Ursachen, warum ich eine philippinische Frau habe, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich glaube einfach, dass Menschen, auch Ehepartner, sich nicht ganz tief in die Seele, was in dir vorgeht, das, glaube ich, kann niemand erfassen. Das heißt, du hast ja den Eindruck, dass deine philippinische Frau dich nicht wirklich versteht? Wie lange bist du mit ihr zusammen? Seit 20 Jahren. Ach so, dann hat sie das alles mitbekommen. Ja, hat auch ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn gehabt. Aber dennoch ist da eine gewisse Distanz und du kannst dich ihr nicht so wirklich mitteilen. Nein. Woran liegt das? Sind das sprachliche Probleme? Nein. Mentalitätsprobleme? Jürgen, das kannst du mit niemandem. Die Menschen verstehen das nicht. Die Menschen... sie leben lieber aus Sensationen, nur wenn es um Sorgen geht und man muss für etwas einstehen oder man muss sich in die Seele des anderen hinein setzen, dann geht das nicht. Und ich war, nachdem das vor 2,5 Jahren, nachdem das bei mir ausgebrochen ist, habe ich schon gedacht, naja, was habe ich jetzt? Habe ich alles verloren? Mhm. Schieße mir eine Kugel in den Kopf und dann ist vorbei. Mhm. Und dann geschah was sehr Seltsames. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Dann habe ich so angenommen, die Patenkinder, also von Freundinnen meiner Frau, die Kinder, die sind in der Zwischenzeit schon 19, 20. Mhm. Und die kamen dann, ich habe sie ja nicht gerufen. Mhm. Plötzlich waren die bei mir im Krankenzimmer. Mhm. Die leben in Deutschland? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Wie viele Kinder sind das? Drei. Zwei Mädchen und ein Junge. Die kamen zu dir ins Zimmer. Wie alt waren sie da? Der Marc 14. Die Anna war 17 und die Lisa 16. Was hat das mit dir gemacht, dass die plötzlich da standen? Ja, die saßen da, sie saßen nicht einfach da. Die eine davon, die hat sich zu mir ins Bett hineingesetzt. Mhm. Die hat die Füße unter die Decke gestreckt. Mhm. Und dann war das vorbei mit der Kugel. Das ist dann vorbei, bis heute. Das war ein gutes Gefühl, ein Trost. Aber ich kann es nicht einreihen. Ich kann es nicht verstehen, was ist da vorgegangen. Es war etwas zutiefst Menschliches, was da passiert ist. Kinder, ja. Kinder waren es nicht mehr. Sie waren junge Menschen, die ihr Mitgefühl und sich geöffnet haben dir gegenüber. Und ja, das hat dir so gut getan. Ich kann es nicht erklären. Aber ein tolles Erlebnis. Ein Wahnsinnserlebnis. Hast du heute mit denen auch noch Kontakt? Ja. Aber wie? Ich bin ja 71, werde ich nächste Woche. Und die hängen an mir und küssen mich und machen, tun. Da hatte ich auch ein Problem. Meine Frau ist auf einen dann eifersüchtig. Also das sind alles so Dinge. Aber darum geht es ja überhaupt nicht, um das Thema. Nein. Aber ich habe hier Terror gehabt, 1,5 Jahre. Ich habe dann noch eine Patenkind, die heißt es, die Anna ist mittlerweile 20, lebt in Madrid, studiert da. Hat auch eine philippinische Mutter und das ist auch alles ein bisschen ungerade, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und mit der habe ich jeden Tag Kontakt eigentlich. Mhm. Aber das Mensch, so junge Menschen, und das hat mir einfach eine Hoffnung gegeben. Junge Menschen, das ist ein Wahnsinn. Ich bin so überglücklich, trotz allem ich glaube, macht ja, mich das sehr glücklich. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich möchte mal kurz auf deinen Sohn zurückkommen, dass das so dir so nahe geht und nachgeht. Das halte ich auch für normal. Aber wir wissen alle, wie wichtig eine stabile Seele ist, wenn man selbst so krank ist. Und du bist ja jetzt sehr krank. Insofern ist das Erlebnis ganz toll mit den jungen Leuten. Ja. Und es müsste nebenher noch etwas passieren, dass du seelisch etwas mehr stabilisiert wirst. Ich glaube, dass es deiner Genesung und deinem Leben sehr gut tun würde. Du wirst immer die Trauer wegen deines Sohnes in dir tragen, aber sie soll dich nicht so zerfressen. Und das ist jetzt leider passiert, letztendlich auch durch diese Erkrankung, die du hast. Ja, ich habe so einen Managementberuf und habe immer noch so was zu tun mit einem großen Unternehmen hier. Mhm. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich war auch beim Psychologen im Krankenhaus, da bin ich nicht weitergekommen. Das hat mich nicht weitergebracht. Ja, kann sein, das halte ich für möglich. Dennoch möchte ich dich einfach bitten, versuch's mal, ein paar Worte mit meiner Psychologin noch zu sprechen, denn ich bin sicher, dass sie für deinen speziellen Fall auch noch ein paar Ideen hat und auch ein paar Anlaufstellen, die du vielleicht aufsuchen könntest. Man kann es ja mal überlegen und versuchen. Es ist ja völlig unverbindlich, das Gespräch. Ja. Wollen wir es so machen, Dieter? Ja. Ja? Dann wünsche ich dir erstmal zunächst alles Gute für deine Gesundheit. Ja, ganz herzlichen Dank, Jürgen. Ich freue mich sehr über dieses Erlebnis, was du mir geschildert hast mit den jungen Leuten. Und vielleicht wird es dir gelingen, in einer gewissen Weise auch einen gewissen Abstand zu der Traurigkeit zu schaffen, zu entwickeln, was den Tod deines Sohnes betrifft. Aber denk mal, heute diese Flugzeugabstürze, ich bin hier gesessen jetzt stundenlang. Ja, das ist sehr viel. Wenn ich denke, was diese Menschen jetzt mit diesen Kindern von der Schule ich weiß natürlich, was da passiert jetzt und das ist schrecklich. Dieter, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Ja, alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, tschüss. So, neuer Versuch mit Benjamin von gerade. Benjamin. Ja, guten Morgen, Domian. So, jetzt legst du aber bitte nicht auf. Nein, das war eben nur, weil ich mit dem Ohr ans rote Hörer gekommen bin. Auf jeden Fall erstmal mein herzliches Beileid an den Leuten, die vom Flugzeugabsturz da betroffen sind. Mhm. Sehr nett von dir, Und zwar, ja, geht's bei mir darum, ich bin ein guter Freund von Tobias Bernshausen, der vermisst wird seit dem 2.1. in Siegener Raum. Und heute wurde auch in Siegener Raum eine leblose Leiche gefunden, eine männliche Leiche, ne? Also in der Weiß, sagt man ja auch. Benjamin, ich muss hier mal unterbrechen, weil ich jetzt gerade mit den Gedanken am Suchen bin in meinem Gehirn und ich dir nicht richtig zuhören kann währenddessen. Ich glaube, dieser Name ist irgendwie hier auch schon mal gefallen, oder? Ganz genau, ja, das geht um den Vermisst. Also wir hatten eine Sendung Vermisst. Genau, da hat und die Mutter angerufen, die Simone. Ich höre gerade, dass wir ein Foto haben von dem betroffenen jungen, ja. Und ja, genau, dieses Foto haben wir auch eingeblendet vor ein paar Wochen. Ja, ganz genau. Sagst du den Namen nochmal von dem jungen Mann? Das ist der Tobias Bernshausen aus Niederlieven in Siegen. Und der Tobias war eine ganze Weile vermisst. Ja, der wurde jetzt knapp ein Vierteljahr vermisst. Und heute, also in Karl-Marienborn, das ist ein Ort, bevor Niederlieven kommt, ist ein Industriegebiet. Neben dem Industriegebiet gibt es auch einen Bach. Mhm. Und zwar, der nennt sich Weiß. So, und heute war ein Mitarbeiter da am Arbeiten, wahrscheinlich war der kurz draußen und hat ein Bein gesehen. Ne? Ein lebloses Bein, wo nur ein Knochen ist und ein Schuh dran war. Und daraufhin hat er halt die Polizei informiert. Und ich habe dann durch meinen Onkel erfahren, der zufällig über die Feuerwehr irgendwie erfahren hat, da hat mein Onkel mich zu Hause angerufen. Daraufhin habe ich dann den Vater benachrichtigt, dass wahrscheinlich eine leblose Leiche gefunden wurde und dass es wahrscheinlich der Tobias sein kann. Er wusste noch gar nichts davon, währenddessen wir telefoniert hatten. Aber das war eine Vermutung zu dem Zeitpunkt. Das war bis dann noch eine Vermutung. Mhm. Also es ist alles noch eigentlich eine Vermutung. Aber zu 99,9% ist es Tobias. Aus einem einfachen Grunde, der Schuh, den der diese Leiche getragen hatte, hat der Tobias beim Tag des Verschwindens auch getragen. Was sagt die Polizei? Die Polizei sagte zu der Mutter, also zu der Simone, die hat ja auch angerufen, die sagte zu mir heute, die Polizei sagte ihr, dass auch 99,9% zusteht, dass es der Tobias ist. Also die Leiche wurde jetzt in so einem roten Korb, wie ich auf dem Foto gesehen habe, also die ganzen Teile, Knochenskelett wurde da aus dem Bach nach und nach rausgeholt. Mhm. Die Bergung hat auch mehrere Stunden angedauert. Da war ja alles abgesperrt, so wie meine gute Freundin von mir benachrichtigte. Und ich glaube, ich habe mit der Mutter von ihm gesprochen hier in der Sendung. Ganz genau, da war die Leitung auch ganz schlecht. Ja, und der Fall war ja so, dass man sein Fahrrad irgendwo im Feld gefunden hat. Ja, das ist ja dieses Kuriose, worum es da auch geht. Das Fahrrad, das gefunden wurde, den Handyakku, eine Kappe und all so Dinge, also was mittlerweile vermutet wird, es wird, also meiner Meinung nach, was ich vermute, es ist immer noch ein Verbrechen, aus einem einfachen Grunde, um den Fahrrad 5 Meter drumherum, verliert sich von Tobias die Spur. So war das und alle standen vor einem Rätsel. Genau. Es stehen alle vor einem Rätsel und plötzlich findet man eine Leiche in einem Bach von einer männlichen Person, die Schuhe getragen hat von Tobias des Tatsächlichs des Verschwindens. Der hat so, das waren Sportschuhe. Ja, also man geht ja aufgrund der Schuhe, wie du es gerade gesagt hast, geht man ja davon aus, dass er es ist. Wie war dein zu 99,9%. Wie war dein Verhältnis? Beschreib mal diese Verbindung, die du hattest zu Tobias. Also ich kannte ihn. Ich tue jetzt mal in der Vergangenheit sprechen. Ich kannte ihn jetzt 4 Jahre. Ich habe ihn damals auf der Schule kennengelernt. Und Tobias war eigentlich ein Mensch, der nie was mit Drogen bis dahin zu tun hatte. Auch kein Rauchen. Der war ein Mensch, der auch gemobbt wurde in der Schule leider. Die Mutter hat das ein bisschen anders erklärt. Ja, da waren auch Verhältnisse zu der Mutter nicht so gut, wie ich gehört habe, hat der Tobias mir erzählt. Gut, das müssen wir jetzt hier nicht so ausbreiten. Meine Frage war gewesen, wie dein Verhältnis zu ihm war. Mein Verhältnis war eigentlich sehr gut, ganz gut sogar. Ich habe zum Tobias immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich habe ihn auch in der Schule verteidigt, sage ich jetzt mal, vor den Mitschülern, die dann gemobbt hatten. Ich sage, lass den Jungen da mal in Ruhe. Ja. Der sitzt da allein und ihr hackt alle auf den rum, das geht nicht. Was glaubst du denn, oder was redet man so bei euch in der Umgebung, was da passiert ist? Also, der Kollege, der am Bahnhof mit ihm dahin gegangen ist, der ihn zuletzt gesehen hat, den er sich verabschiedet hat in Siegen, das ist ein ganz guter Freund von mir. Mit denen habe ich jeden Tag Kontakt. Er hat panische Angst, dass er jeden Moment in U-Haft gesetzt wird, weil er ja bis bis weiter dessen jetzt wieder Hauptverdächtige war, ne? Und gehen wir mal nicht so weit aus. Die Frage ist, was glaubst du, was passiert ist? Ja, klar. Also was ich glaube, was passiert ist, dass Tobias nach Hause gefahren ist. Der wurde ja auch noch im Industriegebiet gefilmt von der Kamera. Und er war in der Drogenzustand, das war ja auch klar, ne? Und dass er zu einem Kumpel gegangen ist. Moment, er war im Drogenzustand, was heißt das? Also er hat im Drogenzustand, so Teledin-bedürftige Betäubungsmittel-Medikamente, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Und ist dann Fahrrad gefahren. Der Tobias ist ein Fahrradfahrer, der auch ohne Drogen- oder Alkoholeinzustand schon komisch Fahrrad fährt. Also so kreisförmig, sage ich jetzt mal. Ja. Wir vergessen meine Frage nicht. Was glaubst du, was passiert ist? Also was ich glaube, was passiert ist, dass Tobias einfach nur, entweder war es ein Drogenunfall oder keine Ahnung, ermordet wurde, weil es kann ja nicht sein, dass ein Fahrrad da liegt. Na gut, soweit waren wir auch schon. Also du hast keine, entweder ein Unfall oder ein Mord. Aber du hast jetzt keine konkreten Vorstellungen, was passiert. Konkreten Vorstellungen, okay. Dass gut. Der beim Kumpel war. Ja, aber wir wollen dann jetzt nicht zu weit mutmaßen. Es ist für die Familie und für die Mutter schon schlimm genug. Ganz ist genau, ganz alles, genau, was, ja, was passiert ist. Und das ist jetzt, alles weitere ist die Arbeit der Polizei, der Spurensicherung, was herauskommt. Wie ist das denn für dich? Es war dein Freund, dass er jetzt ermordet wir wissen nicht, ermordet, zumindest tot aufgefunden wurde. Wie ist das für dich? Ich weiß, das kommt jetzt alles so komisch rüber, aber ich habe jetzt in der Familie, sage ich jetzt mal, schon 2 Tage verloren. Und ich habe das durch einen Psychologen damals so gelernt, dass ich bei mir das abarbeite in dem Sinne nur im Kopf, verstehst du? Also ich tue nicht weinen, ich zeige das nicht äußerlich, sondern ich tue es im Kopf verarbeiten oder mit guten Freunden oder mit meinem Vater darüber zu sprechen. Mhm. Gut, Benjamin, dann mach das auf jeden Fall, wenn dir das zu nahe geht. Und wir hoffen, dass die Polizei herausbekommt, was da genau passiert ist. Ja, und würde ich auch hoffen. Also ist alles kurios, der Fall. Ist natürlich ein ungeheures Unglück für Simone, so hieß die Mutter, glaube ich. Ganz genau. Genau. Also auch ein weiterer... Ich will einfach hoffen, dass das jetzt endlich geklärt wird, damit die Familie auch mal langsam Gewissheit hat. Ja, die Gewissheit. Auch schlimm für genau. Ich danke dir für deinen Anruf, Benjamin, und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dankeschön. Ne? Dankeschön. Tschüss. Und wir machen um 1.35 Uhr weiter mit der Susanne, und die ist 55. Guten Morgen, Susanne. Susanne, bitte ich, den Ton vom Fernseher und vom Radio komplett abzuschalten. Ach, ich muss den Ton erstmal wegschalten. So geht das hier. Ich bin ganz, ganz verzweifelt und hoffe so sehr, dass du mir vielleicht einen Weg weisen kannst. Ich bin vor circa einem Jahr an einer tatsächlichen Zoonose erkrankt. Was ist das? Also Zoonose ist ein parasitärer Befall. Ein parasitärer Befall? Ja. Und also ein Parasit befällt den Körper? Richtig, richtig, die Haut. Die Haut, und die gesamte Haut? Mittlerweile ist das also auch in die Schleimhäute übergegangen. Es ist so, dass ich im vergangenen Jahr wieder 2 Hunde aus dem Auslandstierschutz adoptiert hatte. Sie kamen direkt aus Italien und sind auch nicht gecheckt worden. Und ich bemerkte, dass sie einen ganz starken sogenannten Schuppenbefall hatten und sich immer kratzten. Ich ging dann zu einer Tierärztin und sie erkannte das nicht. Muss man nicht, bevor man die Tiere einführt, müssen die dann nicht rundherum untersucht werden? Die werden auf die sogenannten 4 Mittelmeerkrankheiten untersucht, aber auf Parasiten, Hautparasiten weniger. Mhm. Diese 4 Mittelmeerkrankheiten, die muss tatsächlich gecheckt werden. Davon hatte sie diese ehrliche Zoonose positiv auch. Aber das ist jetzt nicht die Problematik, sondern es sind tatsächlich diese Parasiten. Die du dir von oder über diese Hunde geholt hast. Richtig. Mhm. Und Beschreib das doch mal an deinem Körper, was ja, diese Parasiten mit deinem Körper machen. Eine Katastrophe, eine Katastrophe. Ich bin im vergangenen Jahr 6-mal in Kliniken gewesen. Es ist kein Hautarzt in der Lage, dieses erkennen zu wollen und entsprechend dann auch zu therapieren. Dann heißt es, es können keine Parasiten auf den Menschen übergehen. Der Mensch ist der Fehlwirt. Wir haben natürlich recherchiert über diese lange Zeit hinweg. Selbstverständlich können diese Milben, es müssen diverse Milben sein. Gibt es denn einen Arzt, der das bestätigt hat? Vermutung, ich kann es 100% deuten, aber Arzt insoweit auch. Dass ein Hautarzt sagte, ich habe also dann gegen Skabies, also Krätze nennt man das, eine Therapie bekommen, diese greift aber nicht. Da habe ich auch gesagt, hören Sie das, ich habe ja keine sogenannte Krätze übertragen von einem Menschen. Dieses ist ein anderer Parasit. Okay, ich frage jetzt mal ein bisschen dazwischen, sonst kommen wir da gar nicht richtig klar mit. Also es gibt bisher noch keinen Arzt, der diese Diagnose so gestellt hat, wie du sie gerade formuliert hast. Kein Hautarzt, aber im vergangenen November, nachdem es auch die Schleimhäute befallen hat, und in der Nase, im Naseninneren bin ich zur HNO-Ärztin und diese Ärztin wusste nichts von meiner Hautkrankheit und von meiner Odyssee, dieser 6 Klinikaufenthalte. Sie untersuchte mich und sie war auch die einzige Ärztin, die zum ersten Mal ganz nahe an mich herankam. Das hat noch kein Hautarzt gemacht, dass er mal ein Hautgeschapsel oder eine Biopsie vorgenommen hätte. Was hat die denn gesagt, die HNO-Ärztin? Und sie untersuchte mich und dann fuhr sie mit ihrem Stuhl, rollte sie zurück und sagte, mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich befürchte, Sie sind an einer Zoonose erkrankt. Befürchte, hat sie gesagt. Ja, das scheint eine Zoonose zu sein. Jetzt hast du gesagt, die Schleimhäute sind befallen. Beschreib mir das doch mal an deinem Körper im Ganzen. Wie macht sich das bemerkbar? Zum einen weise ich diese sogenannte Hautschuppung ganz stark auf. Am ganzen Körper? Von Kopf bis Fuß. Das heißt, du hast überall Hautschuppen. Beschreib dich mir mal, ich kann dich ja nicht sehen, wie du aussiehst. Wenn ich dich sehen würde, was würde ich sehen? Man sieht diese Hautläsionen, diese sogenannten Gänge, die Milben bohren sich in die Haut und die Läsionen sind dann sofort laufend wie Gänge. Das hatte auch ein Hautarzt, der mit der Lupe schaute, gesagt. Also auch wenn sie schon eine sogenannte Krätzetherapie vorgenommen haben, da scheinen doch noch irgendwas unter der Haut zu sein. Also das kann man am ganzen Körper sehen. Das kann man sehen. Wie sind die Schleimhäute befallen? Es sind wie weiße Kügelchen, die unter den Lippen habe ich wie weiße Kügelchen und in der Nasenschleimhaut auch im intimen Bereich. Meine Zunge ist völlig grün und grau belegt mit schwarzen Pünktchen. Auf meinem Kopf habe ich diese schwarzen Viecher am ganzen Körper, die bohren sich in die Haut. Das sind genau diese Viecher, die auch die Hunde hatten. Ja. Tut das weh? Juckt das? Die Unterlagerung, wenn die sich in die Haut bohren, ja, das tut sehr weh. Hände, ich kann kaum etwas greifen. Man sieht auch die Löcher, die Einbohrungen, auch am Körper. Mitunter springen die ja auch vom Kopf runter, egal was ich mache. Ich habe schon aber Susanne, wenn du das, wie du es jetzt beschreibst, da muss man doch kein großer Diagnostiker sein. Dann sieht man doch fast mit einer Lupe, was da bei dir los ist. Ich habe die Hautärzte gebeten, eine Lupe zu nehmen. Es wird immer abgelehnt. Wir nehmen nein, das muss nicht sein. Warst du mal in einer Klinik, einer Hautklinik? Ich war 6-mal in Hautkliniken. Man schaut auf die Distanz eines halben Meters bis einen Meter für ein paar Sekunden. Das ist ein Ekzem. Ich habe das Probematerial mitgenommen. Ich habe gesagt, Herr Doktor, darf ich es Ihnen vorlegen, was hier an der Haut ist, damit Sie das sehen. Ja, aber alle gleich. In einer Arroganz werfen Sie das in den Müll. Hier wird nichts vorgezeigt. Es gibt keine Gewebeentnahme? Was erwarten Sie denn? Sie haben ja wohl Wahnvorstellungen. Was erwarten Sie denn, was wir hier finden sollen? Aber so wie du mich das gerade, wie du das mir gerade erzählt hast, wenn du in Unterkleidung vor denen stehst, müssen die das mit bloßem Auge sehen? Sie deuten das als Ekzem. Und es sei nicht möglich, dass ein Mensch befallen werden könnte von Parasiten, von Tieren. Offensichtlich war dann ja diese HNO-Ärztin irgendwie in der richtigen Richtung. Was hat die dir denn empfohlen? Sie hat sofort gesagt, Sie müssen ins Klinikum. Daraufhin sagte ich, Frau Dr. Leonhäuser, ich bin am Ende, ja, sagt sie, das sehe ich. Ich sage, ich war 6-mal, befinde mich seit einem Jahr im Krankenstand. Ich war jetzt in 6 Kliniken. Ich werde nur verhöhnt von den Ärzten. Es heißt nur, die hat Wahnvorstellungen, die denkt an Parasiten, die sollte. Sie sagte, ich möchte, dass Sie ins Universitätsklinikum Würzburg gehen. Ich rufe dort an. Sie müssen in die Tropenmedizin. Das ist ganz wichtig. Mhm. Sie hat angerufen. Und als ich dann dorthin kam, sagte man, wieder, ich habe das noch in keinem Fachbereich erlebt, wie in der Dermatologie nun, wieder in einer Arroganz, wegen einer Zoonose kommen Sie überhaupt, das ist doch gar nicht schlimm. Und der Oberarzt lachte immer und sagte, so, Ihre HNO-Ärztin hat dieses diagnostiziert. Naja, das ist ja nicht schlimm und ich bat darum, bitte mal meinen Kopf zu untersuchen, damit man die Einstiche sieht. Ach, Sie haben ja so viel Haare, das ist nicht notwendig. Und ich höre, dass du eine Odyssee hinter dir hast. Ja, ich bin fertig, bin fertig. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, das höre ich. Ich höre auch, dass du verzweifelt bist. Ich kann nicht mehr. Ich höre, dass du verzweifelt bist. Ich bin verzweifelt. Und ich höre, dass man dich nicht ernst nimmt. Ja. Und das ist natürlich halt immer nur die Assoziation. Dann sagt man, Sie sind eine gepflegte Frau und nun haben Sie diese Läsionen. Die Assoziation, es könnten Parasiten sein. Gehen Sie zum Psychiater. Mein Gott, ich stehe mit beiden Beinen auf dem was Boden. Du, ich bin realistisch. Susanne, wir versuchen jetzt etwas zu... Bitte helfen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich dir nur Folgendes anbieten, weil wir können dir direkt natürlich nicht helfen, das ist dir klar. Ich habe hier keinen Arzt sitzen, der eine Ferndiagnose... Ich bräuchte einen Arzt, der Parasitologe ist, der sich mit Parasiten auskennt. Sehr gut. So, du hast es jetzt sehr gut... Und der Diagnostiklabor, muss vom Spektrum... Spektrum auch. Es bringt nichts, dass man hier eine Labordiagnostik macht, einfach in der Humanmedizin. Das muss, wie meine Ärztin es sagt, in die Tropenmedizin. Okay, Susanne, jetzt haben wir haben das jetzt verstanden. Das Problem ist klar. Wenn jemand jetzt unter dem Publikum ist, aus dem medizinischen Bereich, der eine Idee hat, der vielleicht sogar einen Fachmann irgendwo in Deutschland kennt, Klinik. Bitte mailt uns, wir stellen den Kontakt zu Susanne her. Das ist das, was ich dir anbieten kann, Susanne. Ja. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das klappt und dass wir einen guten Hinweis kriegen und damit du aus deinem Elend da herauskommst. Das glaube ich. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Vielleicht kommt im Laufe der Sendung sogar noch ein Hinweis. Ansonsten werden wir uns bei dir morgen melden. Ja. Und wie gesagt, die Bitte an das Publikum, wer jetzt eine Idee hat, bitte mailen an domian@wdr.de. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und hoffe sehr, sehr, sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können. Oh, bitte. Du bist meine allerletzte Hoffnung. Ich kann nicht mehr weiter so leben. Nicht ich, sondern das Publikum und die Leute, die uns zuhören. Da wird irgendjemand, hoffe ich, drunter sein, der dir helfen kann. Vielen lieben Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne, Susanne. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Und hier ist gleich kommt der Samuel und vorher möchte ich euch aber noch das Thema sagen, was wir morgen machen werden. Morgen heißt nämlich unser Thema Geld und ich möchte gerne mit euch reden, wenn ihr sehr reich seid. Und ich möchte gerne mit euch reden, wenn ihr sehr arm seid, wenn ihr sehr wenig Geld habt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann würde ich auch gerne mich mit Leuten unterhalten, die unmoralische Dinge des Geldes wegen gemacht haben oder die sehr große Erbschaften haben bekommen oder vielleicht einen großen Lottogewinn eingefahren haben und gerne auch mit Leuten, die unserem kapitalistischen System sehr kritisch gegenüberstehen, die vielleicht so die Auffassung haben, das Geld ist da, das Geld ist ja gar nicht schlecht, aber es ist völlig falsch verteilt. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann tut das unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an oder während der Sendung. Das Thema heißt Geld. So, lieber Samuel, jetzt habe ich dich aber lange warten lassen. 34 bist du. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe ein Thema für dich. Da würden manche Leute einen Wirkreiz bekommen, glaube ich. Ein Wirkreiz? Ja, also mein Thema ist, ich war vor 16 Jahren oder vor 15 Jahren in Thailand. Mhm. Und dort habe ich zum ersten Mal Insekten probiert. Insekten? Ja, Insekten, genau. Und als ich wieder zurück in Deutschland war, hat es ungefähr so ein Jahr gedauert, bis ich wirklich in den Rhythmus gekommen bin, regelmäßig und ja, Insekten zu essen. Also wir sind ja alle ein bisschen vertraut mit dieser Thematik durch das Dschungelcamp. Genau. Da werden ja Insekten gegessen. Wie isst genau. Wie isst du denn Insekten? Und welche Insekten isst du? Ja, ich esse vorliebe Heuschrecken und Mehlwürmer. Mhm. Isst du die roh? Ja, bitte? Isst du die roh? Nein, natürlich nicht. Also ich esse keine rohen Tiere und auch, ich packe die vorher in Ei und paniere die so wie ein Schnitzel mit Paniermehl und dann werden die ausgebacken, frittiert und dann esse ich die so als Snack nebenbei. Ich meine gelesen zu haben irgendwo, dass es in Paris, war es in Paris, in irgendeiner großen europäischen Stadt, sogar ein Restaurant gibt, nur dort werden nur Insektenmenüs kreiert mit Insekten. Nein, wirklich? Ja, deswegen. Das ist ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Trend im Moment. Gerade mit den Heuschrecken. Alle sagen, die man so hört, die Heuschrecken essen, dass das sogar ganz lecker ist. Ist es lecker? Ja, also Heuschrecken sind wirklich lecker. Also sie schmecken, kann man sich vorstellen, wie wenn man so ein ganz normales Ei ist, so ein Hühnerei, die schmecken halt nach Eiweiß und haben halt so einen Knusper-Effekt. Mhm. Und bei Heuschrecken muss man halt aufpassen, dass man die halt vorher die Beinchen abmacht, weil die stecken wie Gräten in dem Hals fest. Achso, die Beine müssen weg. Die kann man nicht so mit. Ja, die Beine müssen weg, die Flügel müssen weg. Also damit, wo sie die Geräusche erzeugen, die müssen halt weg. Ja. Und dann kann man die so komplett von Kopf bis Schwanz essen. Ne? Die werden frittiert, ne? Ja, ich frittiere die, genau. Ja, und kommt dann noch irgendeine Soße drauf oder sowas? Ja, also manchmal esse ich die nur so mit Salz. Es gibt spezielle Gewürzsalze, die kann man im Internet bestellen für Insekten. Mhm. Die bestehen halt meistens aus Paprikapulver und Salz und Pfeffer und exotische Gewürze wie Curry. Mhm. Ja, Ingwerpaste gibt's dazu, Mango-Chutney. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das kann man halt zu essen. Ich bin ja so spontan, den Heuschrecken wäre ich auch gar nicht abgeneigt. Ich hätte, glaube ich, schon einen Ekel, wenn ich Mehlwürmer essen sollte. die panierst du? Die Mehlwürmer, nein, die werden, die trockne ich, die werden halt vorher erst im Gefrierfach eine Stunde getötet sozusagen. Also die kommen lebendig ins Gefrierfach? Ja, genau. Erfrieren die armen Mehlwürmer im Gefrierfach? Ja, aber das ist halt so, ne? Im Schlachthaus werden die Tiere halt mit so einem Bolzenschutzgerät getötet und hier werden die mir halt beim Eis getötet, das ist leider so, ne? Schockgefroren, das wird wahrscheinlich schnell gehen. Genau. So, und dann? Ja, und dann würden die im Backofen bei mir getrocknet, also bei 50 Grad, die Tür ein bisschen aufgelehnt, damit das der Dunst abzieht. Mhm. Und dann werden die getrocknet. Die schrumpfen halt um die Hälfte. Und dann kommen die halt in Suppen rein oder einfach so oder mit in Quark oder mit in Joghurt. In Joghurt ist auch sehr gut. Ach so, sogar in Joghurt? Ja, in Joghurt auch. Schmeckt sehr gut. Wie schmeckt denn ein Mehlwurm so relativ neutral? Also man kann ihn natürlich würzen mit verschiedenen Gewürzen, aber er schmeckt ziemlich neutral. Also man hat halt später so einen leichten bitteren Geschmack, aber der verfliegt schnell. Das ist also kein Problem. Und was hast du gerade am Anfang gesagt? Dann habe ich das nicht richtig verstanden. Was panierst du ein? Ich paniere die Heuschrecken. Also wie halt so ein Schnitzel in einem Ei. Ach so, also und dann du panierst die oder du röstest sie oder nur im Öl, also in verschiedene Variationen. Ja, genau. Also manchmal, kann ich auch super einen Salat machen. Ja, also sind halt ein knuspriger Snack, so wie Croutons. Leute machen sich Croutons auf den Salat und mache ich Heuschrecken auf den Salat. Genau. Wo kaufst du diese Insekten? Die verkaufe ich in meiner Tierhandlung des Vertrauens. Ach, in der Tierhandlung des Vertrauens? Ja, genau. Weil das Tierfutter ist. Genau, weil es Tierfutter ist, richtig. An wen verfüttert man Heuschrecken? An Schlangen oder woran? An Bartagamen, an Echsen. Ja, natürlich, halt, Schlangen, Unsinn. Halt, teilweise auch an Schlangen. Es kommt halt immer darauf an, welches Tier man zu Hause hat, ne? Und ich weiß es gar nicht, wie viel Heuschrecken braucht man, um satt zu werden? Pfund oder wie? Also satt werden kann man davon nicht. Also man müsste da schon, denke ich mal, 5 Kilo essen, damit man satt wird. Ach so. Weil das ist ja wirklich nur die Schale und innerlich sind die halt wirklich aufgetrocknet, ne? Wenn die halt. Also du legst da noch was dazu, da gibt's da noch Nudeln dazu oder Kartoffeln, ja, oder irgendwas, oder Fritten. Oder auch Butterbrot. Einfach ein Brot nehmen, Butter drauf, ein bisschen Heuschrecke und Salz und fertig. Okay, was kostet ein Pfund Heuschrecken? Also das wird nicht im Pfund gewogen. Also ich kaufe meistens so Schalen, da sind so 15 bis 20 Stück drin und so eine Schale kostet 2 Euro. Kommt halt immer darauf an, die Größe. Jetzt bin ich ja überlegt, ist das jetzt günstig oder gar nicht mal so günstig? Ja, es ist noch nicht mal so günstig, aber es ist halt eine super Alternative, weil ich betreibe ja auch viel Sport und wenn man sich so ein Eiweißshake kauft in so einer Riesenpackung, die kostet ja 60, 70, 80 Euro und das ist schon günstiger. Diese Tiere bestehen ja nur aus Eiweiß. Ja, genau. Jetzt bist du 34 Jahre alt. Ja. Im besten Mannesalter. Das heißt, da gibt's bestimmt auch eine Freundin. Ja. Das war kompliziert. Was sagt die liebe Freundin, wenn du mit deinen Mehlwürmern ankommst? Ja, also es war halt ziemlich schwierig. Am Anfang der Beziehung habe ich so gut versucht, wie zu verschweigen. Ich bin jetzt mit der guten Dame 2 Jahre und 4 Monate zusammen. Ja, und nach ist halt mein Geheimnis aufgetaucht, weil ich habe die Insekten ja hier auch gelagert und hatte halt keine Viecher, um die halt zu füttern, zu verfüttern. Und dann habe ich ihr halt erklärt, ja, ich mache mir die selber, ich esse die selber. Und wie war die erste Reaktion? Ja, die erste Reaktion war so, wie kannst du das nur machen, ich küsse dich nicht mehr. Ja. Aber sie hat mich vorher auch geküsst, wo ich sie ja vorher auch schon gegessen habe. Da wusste sie das ja auch noch nicht. Bitte? Da wusste sie das ja auch noch nicht. Ja, da wusste es ja noch nicht, genau. Küsst sie dich denn jetzt wieder? Bitte? Küsst sie dich jetzt wieder? Ja, natürlich, jetzt küsst sie mich wieder. Bin ich ja beruhigt. Ja. Aber du hast sie noch nicht interessiert machen können, dass sie mal ein bisschen was mit isst bei dir. Doch, natürlich. Jetzt mittlerweile habe ich sie dazu gebracht, dass man ab und zu so ein Insekt isst, aber wie ekelt sich noch davor und ja, das kann man halt nicht machen. Und Frauen sind halt teilweise ein bisschen so, ja, wenn Krabbelfiecher da irgendwo auftauchen. Oder? Könnte man das denn da auf andere Insekten ausweiten? Auf Spinnen zum Beispiel? Oder? Ja, also Spinnen habe ich jetzt nicht so gedacht. Das Krasseste, was ich jetzt in Thailand gegessen habe, war ein Skorpion. Der wurde halt oft frittiert. Aber das schmeckt halt wie Leber, halt so eisenhaltig und so, ja. Nur ist das ja kein Insekt. Gibt es denn noch Insektensorten, die auch bekömmlich sind oder auch gesund sind sogar für den Menschen, weißt du das? Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass halt dieses tierische Eiweiß sehr gesund für den Körper ist. Und da kann man nichts falsch machen, da kriegt man keine Krankheiten von. Nein, also wichtig ist halt nur, dass man, wenn man die Insekten kauft, dass er halt 1 bis 2 Wochen zu Hause lagern und mit gesunden Lebensmitteln wie Äpfeln, Bananen, Paprika gefüttert wird, weil die enthalten halt, wenn sie aus der Tierhandlung kommen, man weiß es nicht, Krankheitskeime oder so. Das ist ja bizarr. Das heißt, du musst die zu Hause noch ein bisschen durchfüttern. Ja, ich muss die noch durchfüttern, damit genau. Die den ganzen Dreck, den die in sich haben, rauskacken. Genau. Und erst dann, wenn die deine sauberen Äpfel gefressen haben, dann kannst du sie killen, oder wie? Ja, das stimmt, genau. Das ist ja ein Umstand. So macht man das. Ja, aber ich sag mal so, mein Fahrradkeller ist halt, ja, ich habe so große Faunaboxen, da lagere ich die halt. Und ja, also mal so einen Apfel da reinwerfen ist ja jetzt nicht so gerade. Ich brauche vielleicht für wenn ich da 50 Insekten drin habe, brauche ich vielleicht nur 1,5 bis 2 Äpfel. Mehr fressen die ja nicht. Wie füttert man denn Heuschrecken? Ja, außer mit Geld. Aber ist halt Spaß. Naja, die füttert man, indem man einfach Äpfel klein schneidet. Ach so, die nehmen auch Äpfel. Ich dachte nur, die Mehl. Ja. Nee, die nehmen auch Äpfel. Also die nehmen von Weizen, von Cornflakes, alles. Ja. Und der Mehlwurm frisst der denn auch Mehl? Nein, der frisst kein Mehl. Nein, der heißt ja nur Mehlwurm, weil er halt früher in den Müllereien viel im Mehl war. Deswegen heißt er halt Mehlwurm. Aber da hat er doch Mehl gefressen im Mehl. Nee, da hat sich, glaube ich, nur in dem Mehl versteckt. Ach so. Vor Fress, vor Fressfeinden und hat da seine Kinder geboren und irgendwie sowas. Wie groß ist, ich überlege gerade, so ein Mehlwurm, den schätze ich so auf 5, 6, vielleicht 10 Zentimeter oder nicht so groß? Nein, also nee, kleiner, ne? Viel kleiner. Wie? Viel kleiner, 2-3 Zentimeter. Ah ja. Ja. Haben die Augen? Kann man die angucken, richtig? Nein, die kann man nicht angucken. Das ist einfach nur so ein gelber Strich irgendwie. Mhm. Und vorne ist halt so ein schwarzer Kreis, da ist der Kopf und hinten ist halt nichts. Und ja, das kann man eigentlich nicht so richtig sehen. Wie gut, dass wir alle schon zu Abend gegessen haben. Ja. Wobei, ich finde das alles gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das wirklich ein ganz neuer Trend für die Zukunft. Ich meine, was ist jetzt ekliger daran, Mehlwürmer zu essen oder ein Schwein zu essen? Also, ja, ich sehe da keinen großen Unterschied. Wenn man schon Tiere isst, dann kann man eigentlich auch alles essen. Genau. Natürlich keine Hunde und Katzen, das natürlich nicht. Nein, das macht man nicht. Nein, natürlich das nicht. Das macht man nicht. Mensch, was sagen denn deine Freunde dazu? Oder? Ja, also so groß eigentlich habe ich es noch nicht erzählt. Also das ist jetzt sozusagen mein Outing. Mhm. Also meine Freundin und ich halten das schon so ein bisschen geheim, weil natürlich wir haben Angst vor Reaktionen, dass wir wissen jetzt nicht, ob so hart kommt, aber dass Freunde einen abstoßen oder dass sie halt nicht zu mir kommen wollen, weil sie vielleicht denken, ich tue denen sowas ins Essen oder wie auch immer. So wie ich dich kenne, könntest du es vielleicht auch machen, oder? So ein bisschen unter Salat mischen und hinterher sagen, und, habt ihr was gemerkt? Nein, es ist lecker. Nee, sowas würde ich nie machen, nein. Sag mal, sehr interessant, was du uns erzählt hast. Wie gesagt, ich glaube, du bist ein Vorreiter. In vielleicht 20, 30 Jahren ist das völlig normal. Ja. So. Domian. Ja? Dürfte ich mal jemanden grüßen? Nee, bitte. Keine Grußsendung hier. Möchte ich. Sehr nett, dass du es akzeptierst. Alles Gute wünsche ich dir, Samuel. Und guten Appetit weiterhin. Tschüss. Ciao. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Tim Dohnke. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Geld. Wenn ihr sehr reich oder vermögend seid und Lust habt, mit mir zu sprechen, dann meldet euch. Wie ist das, wenn man so sehr reich ist? Aber ich möchte auch mit euch sprechen, wenn ihr sehr arm seid. Wie empfindet ihr das Leben als sehr armer Mensch? Und gerne möchte ich auch reden mit Leuten, die unmoralische Dinge getan haben für Geld und sich vom Geld haben locken lassen. Oder die einen großen Gewinn gemacht haben, einen großen Lotteriegewinn oder vielleicht eine große, große Erbschaft erhalten haben. Ihr könnt ab 0 Uhr morgen anrufen oder gerne auch während der Sendung. Das Thema heißt Geld. Nochmal die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Gute Nacht wünsche ich. Bis morgen. Tschüss.